Erster, wenn du in das Land kommst. Jahwe, dein Gott, gibt es dir. Du wirst dort wohnen. Zweiter, nimm die ersten Früchte von deinem Feld. Lege sie in einen Korb. Gehe zu dem Ort, den Jahwe wählt. Dritter, gehe dort zum Priester. Sage ihm, ich bin jetzt in diesem Land. Jahwe hat es unseren Vätern versprochen. Vierter, der Priester nimmt den Korb. Er stellt ihn vor Jahwes Altar. Fünfter, dann spricht zu Jahwe. Mein Vater war ein Aramäer. Er ging mit wenigen Leuten nach Ägypten. Er lebte dort als Fremder. Dort wurde er ein großes Volk. Sechster, die Ägypter waren schlecht zu uns. Sie gaben uns schwere Arbeit. Siebter, wir riefen Jahwe um Hilfe. Jahwe hörte uns. Er sah unser Leid. Achter, Jahwe führte uns aus Ägypten. Er zeigte seine große Macht. Er tat Wunder. Neunter, er brachte uns hierher. Er gab uns dieses Land. Es ist ein gutes Land. Zehnter, ich bringe jetzt die ersten Früchte. Sie sind von dem Land, das du mir gabst. Gib sie Jahwe, deinem Gott. Verbeuge dich vor Jahwe. Elfter, sei glücklich mit deiner Familie. Teile mit dem Leviten und dem Fremden. Freue dich über alles Gute von Jahwe. Zwölfter, alle 3 Jahre gib ein Zehntel deiner Ernte. Gib es den Leviten, Fremden, Waisen und Witwen. Sie sollen es in deinen Städten essen. 13. Sage Jahwe, deinem Gott, ich gab das heilige Essen weg. Ich gab es den Leviten, Fremden, Waisen und Witwen. Ich folgte deinem Befehl. Ich habe deine Regeln nicht vergessen. 14. Ich aß es nicht, als ich traurig war. Ich nahm es nicht, als ich unrein war. Ich gab nichts davon für einen Toten. Ich gehorchte Jahwe, meinem Gott. Ich tat alles, was du sagtest. 15. Schau vom Himmel herab. Segne dein Volk Israel. Segne das Land, das du uns gabst. Es ist ein gutes Land, wie du versprachst. 16. Heute sagt Jahwe, dein Gott, halte diese Regeln. Befolge sie mit deinem ganzen Herzen. 17. Heute sagtest du, Jahwe ist mein Gott. Du wirst seinen Wegen folgen. Du wirst seine Regeln halten. Du wirst auf ihn hören. 18. Heute sagte Jahwe, ihr seid mein besonderes Volk. Ihr werdet alle seine Befehle befolgen. 19. Dann wird er dich groß machen. Du wirst über allen Völkern sein. Du wirst ein heiliges Volk für Jahwe sein.